Brief an einen Unterstützer. Es gibt nichts Frustrierenderes als einen geschichtslosen Menschen, der sich Urteile über historische Zusammenhänge oder historische, politische, philosophische, ideologische Bewegungen gestattet und ein Urteil über Leute erlaubt, mit denen ich bei meiner Arbeit als Produzent von Radio- und Fernsehsendungen in engem Kontakt war oder über die ich geschrieben habe und deren Ideengeber ich die Ehre hatte zu kennen, sie sogar als Gäste in meinem Haus zu haben. Meine Schiedsrichter und die meisten meiner Richter verstehen genauso wenig von meinen Themen und meiner Welt, wie die Kardinäle und Päpste von Galilei verstanden haben, die sein Leben zu einer Hölle auf Erden machten. Das ist die traurige Wirklichkeit. Das Einzige, was sich zu meinem Vorteil entwickelte, ist die Entstehung des Internets, gerade zur rechten Zeit, um der Welt in ihrer ganzen Breite meine Forschungsergebnisse aus der Geschichte auf 4000 revisionistischen und nationalen Webseiten vorzulegen. Das bedeutet, dass alle Siege meiner Feinde vor den Gerichten und Einwanderungstribunalen in der Frage Verhaftung und Abschiebung notwendigerweise am Ende Pyrrhus-Siege sein werden. Leere Gesten an jene verborgenen Kräfte in Ottawa, denen sie dienen. Es macht mein Leben keinen Deut leichter, doch für einen Mann mit tiefem Verständnis für das, was Schicksal ist und Sinn für Geschichte, lässt dieses alles in eine neue Perspektive rücken und deshalb erträglich werden. Unter den Bedingungen des trostlosen Zustandes des Presseeigentums unter jüdischer Hoheit in Kanada und bei der seit 50 Jahren wirkenden löffelweisen linksmarxistischen Abfütterung der Gymnasiasten und Studenten an den Universitäten ist dieses Land nur noch ein blasser Schatten von dem Kanada, in das ich und selbst Ingrid in den 50er und 60er Jahren einwanderten. Ich weiß, dass dies so ist, wenn ich an Äußerungen von John Diefenbaker denke, als bei ihm die Idee angeschnitten wurde, Kriegsverbrecherprozesse gegen europäische Einwanderer wie die volksdeutschen Balten, Rumäniendeutsche, polnische und ukrainische Deutsche einzuleiten. John Diefenbaker sagte damals, das würde den Juden Handlangerdienste leisten. Das war die Sicht dieses deutschstämmigen Sohnes der Prärie, der in den USA im Freimaurermuseum in Alexandria, Virginia, als einziger kanadischer Premierminister geehrt wird. Er hat eine ganze Wandfläche, die dort nur ihm gewidmet ist, mit lebensgroßem Porträt und vielem mehr. Man vergleiche das Auftreten Diefenbakers mit dem raschen Abfall der Qualität der kanadischen Premierminister seit dem Erscheinen von Pierre Elliott Trudeau, quasi marxistischer Zögling aus Harold Laskys Wirtschaftsschule. Von Leuten wie André Quellet, der mich ohne gerichtliche Anordnung vom Postverkehr ausschloss, oder der jetzt tätige Herr Chrétien, der auf dem Parliament Hill einen streikenden kanadischen Arbeiter an der Gurgel packte und versuchte, den armen Kerl zu erwürgen, bis ein Polizist die Hand des Premierministers löste. Darum bin ich nicht überrascht, dass der kanadische Spionagedienst CSIS ungestraft bleibt, trotz Lügens, Betrügens, Postdiebstahls und weit schlimmer, der sogar das Versenden von Bomben an mich erlaubte. Ich wette, dass es keinen Reporter, viel weniger einen Schiedsrichter bei meinen Anhörungen gibt, der eine Erinnerung an diese vergleichsweise kurze Zeit zurückliegenden Geschehnisse hat, die Tatsachen der kanadischen Geschichte sind. Brief an einen Journalisten in Frankreich. Es ist Sonnabend. Das Gefängnis ist am Wochenende immer viel ruhiger als während der Woche. Ich sitze auf meinem selbst gebastelten Hocker aus aufeinandergestapelten Gerichtsprotokollen und Akten, weil in Ontario Stühle und Hocker aus den Zellen entfernt worden sind, seit ein Häftling sich in der Zelle umgebracht hat und dazu einen Hocker verwendete. Ich weiß nicht, wer dieser Häftling Houdini war, aber seitdem müssen wir, die geistig gesunden Häftlinge, sicher Tausende an der Zahl, ein äußerst unbequemes Leben führen, da wir keine Hocker haben, um uns zum Essen, zum Schreiben oder Studieren hinsetzen zu können. Alles muss in der Sitzstellung Gandhis gemacht werden. Auf dem Bett auf den Ellbogen liegend oder wie zum Gebet vor unseren Ecktischchen kniend. Glücklicherweise reichen meine Akten gerade hoch genug, damit es funktioniert. Einer der Gefängniskäptens sagte zu mir, als er meinen Aktenhocker sah, typisch deutsche Genialität. Danke, dass Sie mein Schicksal der französischen Öffentlichkeit vor Augen halten. Ich muss 40 Briefe aus ganz Frankreich, Korsika und einen sogar aus Tahiti bekommen haben, weil Rivarol meine Geschichte gebracht hat. Ich war sehr gerührt. An intellektueller Qualität sind die Briefe aus Frankreich gewöhnlich von höherem Rang als die, welche ich üblicherweise aus Kanada, Amerika oder sonst wo bekomme. Das hat mich überrascht, aber auch befriedigt. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Neuigkeiten mitteilen. Sie werden der Erste sein, der Einzelheiten erfährt, und ich möchte Sie dringend bitten, hin und wieder Verbindung mit Ingrid aufzunehmen und Sie zu bitten, Ihnen die letzten Vorkommnisse an der Rechtsfront in Amerika mitzuteilen, die sehr vielversprechend und aufregend sind und willkommene Nachrichten für die Leser von Rivarol sein werden. Bitten Sie Ingrid, Ihnen den FRAP 23/27 Antrag an das Bundesgericht in Cincinnati zu schicken. Er ist eines der erstaunlichsten juristischen Dokumente, die ich je gesehen habe. Es handelt sich um die schreienden Unrechtmäßigkeiten in meinem Fall, insbesondere die absichtlich übergangenen oder abgelehnten Fragen wegen Habeas Corpus, die wir beim Distriktgericht in Knoxville und im Cincinnati Berufungsgericht schon am 13. und 14. Februar 2003 aufgeworfen haben, während ich noch im amerikanischen Gewahrsam war. Dieses Dokument beweist klar, dass ich aus dem Blount County Gefängnis auf illegale Weise weggebracht und auch illegal abgeschoben wurde. Ein klarer und unmittelbarer Verstoß gegen eine Anordnung mit Gesetzeskraft des höchsten Gerichts der Vereinigten Staaten. Wenn ein Antrag auf Habeas Corpus gestellt ist, kann kein US-Gericht einen Häftling ohne spezifische Anweisung eines Richters freilassen oder verlegen, nicht einmal in ein anderes Gefängnis der USA unter anderer Zuständigkeit. In meinem Fall gab es keine Anordnung eines Gerichts oder eines Richters auf der Ebene eines Distriktgerichts und keine danach von einem Berufungsgericht, noch weniger eine Anordnung des höchsten Gerichts der USA. Das macht meine Verlegung und ganz besonders meine Abschiebung aus den USA vollkommen ungesetzlich und zu einem Bruch der allerwichtigsten verfassungsmäßigen Rechte und Vorschriften des Rechtssystems der USA. Unsere Papiere sind eingereicht worden. Unsere Anträge und unsere rechtliche Einlassung in Beantwortung des Arguments der Regierung, den Fall aufzurollen und zu erklären, sind ebenfalls bereits eingereicht. Es kann von dem Gericht ein sehr kurzer mündlicher Vortrag von 15 Minuten Dauer gestattet werden. Wir haben keine Ahnung, wie lange Sie brauchen werden, Ihr Urteil zu fällen. Wir hoffen, dass Sie die Dinge zu unseren Gunsten sehen werden. Und dann wird eine Serie von langen und teuren Berufungen und Verfahren stattfinden, wobei das Endziel ist, dass mir wieder erlaubt wird, den rechtmäßigen Lauf der Sache meines Aufenthalts in den USA zu verfolgen. Die Einzelheiten sind sehr aufregend. Wenn Ingrid das Geld auftreiben kann, ist der Fall Zündel in den USA also bei weitem nicht vorbei. Fußnote: Dieses Verfahren wurde am 2. August 2004 in Cincinnati gewonnen. Ein neues Verfahren wurde vom Gericht befohlen. Brief an Ingrid. Es tut mir leid, dass ich gestern Abend nicht ans Telefon herankommen konnte. Ich hoffe, Paul hatte eine Möglichkeit, mit dir zu sprechen oder dir eine E-Post über die letzten Entwicklungen an der Nordfront zu schreiben. Doug Christie rief mich gestern Vormittag mit einem von diesen stets frustrierenden Konferenzgesprächen an. Eine Menge technischer Kram. Es war eine Dreierkonferenz zwischen ihm, dem Staatsanwalt McIntosh und Richter Blaze geplant. Kosmisches Chaos überall. Es muss wirklich etwas Kosmisches, Irreales in dieser verhexten Situation vor sich gehen. Ich habe nie in meinen langen Prozessjahren so etwas erlebt. Nie. Nicht in den schlimmsten Zeiten. Doug sagte, er werde noch einmal die Frage des fehlenden Kissens, der Betttücher, der Farbmarker, Schreibutensilien, Haftzettel, des fehlenden Stuhls und der selten erlaubte Aufenthalt an der frischen Luft aufs Tapet bringen. Er rief bei mir zurück und sagte, der Richter verlangte schriftliche Einlassungen zur Frage, ob er befangen sei. Dann werde er seine Entscheidung am 23. September verkünden, ob er an dem Fall dranbleibt oder nicht. Noch mehr Verzögerung. Noch mehr durch Doug verursachte Kosten. Wegen meiner Beschwerden sagte Doug, der Richter habe zuerst geächtzt und gestöhnt, Doch muss er dann offenbar mit McIntosh, dem Regierungsanwalt, gesprochen haben, der zusagte, mit einem hochrangigen Beamten in einem Provinzministerium zu reden. Stell dir vor, unser Richter, ein früherer Kabinettsminister, muss mit Kanadas höchstem Nazi-Kriegsverbrechensankläger zusammenkommen, um deinem Mann ein Kissen zu besorgen, nach Monaten und Monaten in diesem Gefängnis. Eine Schande und ein Skandal. Dabei blieb es. Ich war etwas skeptisch über dieses Füllhorn an Wohltaten und Verbesserungen, die kommen sollen. Was ich dir zuvor nicht gesagt hatte, um dich nicht aufzuregen, ist dies. Diese gesteppten Laken, auf denen ich seit dem 16. Mai 2003 geschlafen habe, sind in den 3 Monaten und 3 Tagen nicht gewechselt worden. Diese Zustände würden besser nach Tadschikistan oder in die äußere Slobodai passen. Auch hat der Gefängnisarzt versprochen, mir ein Kissen zu verschreiben, wegen der Brustkorbbeschwerden, die er für einen Säurerückfluss hält. Er hat auch 2 Handgelenkstützen verschrieben, um dem Schmerz in den Armen abzuhelfen. Er meinte, es könnte ein Karpaltunnelsyndrom sein. Die Wunderdinger kamen, blieben 2 Wochen lang im Wachbüro hängen, bis ein alter, erfahrener Wärter die Pakete und eine Anweisung des Arztes sah, sie mir zum Anlegen während der Nacht zu geben. Er brachte sie her. Ich probierte sie an. Sie passen und scheinen zu helfen. Die Nachtschichtwachen jedoch sind nicht alle hilfsbereit. Sie können sich einfach nicht bequemen, sich zum Anheben des Behälterdeckels zu bücken, um morgens diese Dinger zu verstauen und sie mir für die Nacht zurückzugeben. Ich fragte und wurde von dem Wärter einfach ignoriert. Er wollte meine Bitte nicht hören, obwohl er etwas auf die Karte neben meiner Zellentür schrieb. Als ich mein Anliegen wiederholte, schüttelte er angewidert den Kopf, als müsse er eine Fliege wegscheuchen. Keine Erleichterung für den Karpaltunnel diese Nacht. Wenn also der Arzt etwas verschreibt, heißt das noch lange nicht, dass der Häftling die Vergünstigung auch bekommt. Um 3 Uhr war der Gang vor meiner Zelle voller Betriebsamkeit. Viele Wachen, Captains. Der Captain war der Erste, der mich hier ähnlich wie in Blount County willkommen hieß. Er kam in meine Zelle, befahl mich raus auf den Gang und sagte, »Wir werden Ihnen ein Kissen besorgen, ein paar Betttücher, regelmäßig mehr frische Luft, Duschen und so weiter. Aber erst werden die Wachen ihre Zelle durchsuchen und ein paar Sachen herausnehmen.« Was er damit meinte, waren die vielen Plastikbecher, in denen ich meine flüssige Diät mische. 12 Becher stark verdünnten Apfelsaft oder Orangensaft, um die fluoreszierende Flüssigkeit zu würzen, mit der ich wirkliche Schwierigkeiten habe, sie jeden Tag herunterzuschlucken. Dr. Day hat mir am Telefon gesagt, dass dies helfen würde, meinen Blutdruck auf natürliche Weise zu senken, indem das Blut verdünnt werde. Ich hatte schon im Gefängnis Thorold mit dieser Behandlung angefangen. Dort schauten die Wachen und der Sicherheitschef die Reihe der Becher, die aussahen wie Urinproben, auf meinem Ausguss an, schüttelten den Kopf, lachten und das war's dann. Aber gestern war es anders. Dieser eifrige Captain sagte mir streng, nachdem ich ihm den Grund für die Becher und die Wassersaftdiät erklärte, dass es gegen die Vorschrift sei, sich selbst zu behandeln, dass ich mich selbst gefährde und Behandlung den Häftlingen nur nach Verschreibung durch den Gefängnisarzt und den Sanitätsdienst gestattet sei. Raus in den Müll flogen all meine sorgfältig aufgesparten Plastikbecher, zusammen mit den zusätzlichen Saftbehältern, in denen ich meine magische Portion für den Abend zu mischen pflegte. Alles flog weg, entweder den Ausguss hinunter oder in den Müll. Ich hatte ein paar Schreibunterlagen aus Pappe auf meinem Tisch selbst gemacht. Sie wurden alle abgerissen. In den Müll damit. Auch alle meine Bleistifte, die ich geordnet in kleinen Plastikbechern, worin wir Pudding und Apfelkompott bekommen, aufbewahrte. Ich hatte sie ausgewaschen, getrocknet und meine Stifte nach Farbe und Art sortiert. Weiche Bleistifte waren in einem Behälter, die schrecklich harten Gefängnisstifte in einem anderen. Ein 3. Becher enthielt die stumpfen, die ich immer den Wärtern zum Spitzen gab, um für sie die Sache einfacher zu machen, weil sie dafür den Gang hinunter müssen. Nun wurden die Wärter angewiesen, alle zu einem Haufen auf den Tisch zu schütten, und mir wurde vom Captain gesagt, er werde nur eine sehr begrenzte Anzahl erlauben, weil er meinte, dass diese Bleistiftstummel, viele von ihnen nicht mehr als 5 oder 6 Zentimeter lang, ein Sicherheitsrisiko für das Personal bildeten. Es wurde mir auch befohlen, alle meine Gerichtsdokumente nochmals durchzusieben. Es wird mir nur erlaubt, eine sehr beschränkte Zahl in meiner Zelle zu haben, weil sie eine Feuergefahr darstellen, obwohl Rauchen nicht erlaubt ist und in der ganzen Zelle kein elektrischer Anschluss ist. Ich verbrachte die ganze letzte Nacht, bis die Lichter heruntergedreht wurden, damit Ordnung in dieses Chaos auf meinem Bett und dem Tisch zu bringen, wieder gleich zu gleich zu legen und zu sehen, was ich vor Gericht brauche und worauf ich verzichten kann. Also, da hast du es. Ich musste meine Wasserdiät aufgeben, die meisten meiner Bleistifte, das meiste von meiner Korrespondenz und viele Dokumente und Bücher, darunter manche, die du mir liebevollerweise geschickt hast. Ich möchte, dass die Geschichte, die Verrücktheit nur dieses einen Tages festhält. Wir würden einen Melvin Belly als Anwalt brauchen und die Macht der israelischen Lobby, um die Parteilichkeit und Trägheit der Institution zu überwinden. Stell dir vor, mein Liebling, dein Mann ist gezwungen, dir all dieses triviale Zeug zu berichten, während die abendländische Zivilisation mit weißen Knöcheln am Rande des Zusammenbruchs hängt. Brief an einen neuen Unterstützer. Gestern am 21.08.2003 war Ingrid einem elektronischen Angriff und einer Sabotageaktion im Internet ausgesetzt. Anscheinend überfluteten einige Leute die großen Medien mit irgendwelchem Material, womit sie nichts zu tun hatte und dessen Inhalt sie nicht kennt, noch nicht. Dies könnte sehr gefährlich für sie sein. Früher einmal schickte ein Hacker eine riesige pornografische Datei und speicherte sie auf der Zundelseite. Sie musste damals die FBI-Abteilung für elektronische Straftaten einschalten. Sie haben nie herausgefunden, wer das getan hat. Ingrids Webseite hat unsere Gegner vom ersten Tag an in Wut gebracht. Sie war eine der ersten revisionistischen Webseiten auf dem Internet. Selbst nachdem diese Webseite erschien, verursachte sie einen ungeheuren internationalen Aufruhr, weil die deutschen Behörden sie mit Methoden elektronischer Kriegführung blockierten, obwohl sie in Kalifornien stationiert war. Die Deutschen blockierten den Zugang zum Server und dessen Tausenden von angeschlossenen Kunden, einschließlich der Deutschen Bank, dem Australian Tourist Board und Tausenden sonstigen. Das gab Streit. Der Kampf tobte, ungleich wie er war, wochenlang. Dann schalteten sich junge Leute ein und nahmen die Sache in die Hand. Plötzlich erschien auf 18 Internet-Webseiten von Universitäten in den USA und sonst wo revisionistische Webseiten. Studenten in Amerika, Australien, Deutschland und an einigen anderen Orten kopierten die Zündelseite, ohne je Ingrid zu fragen, und speicherten sie auf ihren eigenen Webseiten, um ihr elektronisches Asyl zu geben. Man kann sich vorstellen, dass dies die Zündelseite weltweit ins Schlaglicht rückte, und das war Millionen von Werbedollars wert, die Ingrid nicht bezahlen musste, nicht einen Cent. Dies brachte die Rabbis des Simon Wiesenthal Centers zur Weißglut. Das Problem für sie und die Deutschen wurde verschlimmert und wurde wirklich peinlich, als die Besitzer, einer davon Sohn eines deutschen Holocaust-Überlebenden, gegen die deutschen Nagelstiefel-Zensurmethoden Protest erhoben. Das war zu viel für unsere Feinde. Die Kriegshunde wurden eine Zeit lang zurückgerufen und die Zündelseite überlebte. Ein anderes Mal bombardierten Hacker mit Geheimdienstfachwissen Amerikas und der Welt drittgrößten Dienstleister fürs Internet, wo die Zündelseite gespeichert war, volle 40 Stunden lang mit 28,8 Millionen elektronischen Botschaften. Dies ereignete sich während des größten Einkaufswochenendes vor Weihnachten 1996. Es überwältigte die Kapazität des Servers und legte ihn für mehrere Tage vollkommen lahm. Tausende von Kunden wurden belästigt und die Webseiten verloren Millionen Dollars an Umsatz. Alles, weil diese Leute es nicht hinnehmen konnten, dass die Zündelseite ihre Lügen und Täuschungen offenlegte. Das FBI verfolgte die Spur des Angriffs bis zum Gemeindecollege in Victoria, Kanada. Aber es wurde keine strafrechtliche Maßnahme gegen diese elektronischen Terroristen ergriffen. Dann klagte mich die kanadische Regierung in Kanada wegen Erregen von Hass gegen die dortigen Juden durch Material auf Ingrids Webseite an. Wir waren noch nicht verheiratet und wohnten tausende von Meilen voneinander entfernt. Sie hatte den Namen Zündelseite gewählt, um mein Werk zu ehren, und ich hatte mit dieser Wahl nichts zu tun. Von Anfang an bestimmte sie alles ganz alleine. Und in der Tat, als ich einmal danach fragte, lehnte sie es ab, mir das Passwort zu geben. Bis auf den heutigen Tag kenne ich das Passwort nicht, wüsste auch damit nichts anzufangen. Ich kämpfte 5 Jahre lang gegen das falsch bezeichnete Menschenrechtstribunal mit 2 Anwälten und Hunderttausenden von Dollars. Als das Tribunal entschied, Wahrheit ist keine Verteidigung, und das Bundesberufungsgericht dieses Urteil bestätigte, war mir klar, dass ich, ganz gleich welche Experten ich aufbot und wie viel Geld ich ausgab, verlieren würde. Nun ist es offensichtlich aus dem Zeitaufwand, den der Ankläger bislang dem Thema der Webseite gewidmet hat, dass dies einer der Gründe ist, weshalb ich durch die Aktion eines Spionagedienstes hierher zurückgebracht wurde. Wobei der US- und der kanadische Geheimdienst offensichtlich hinter der Szene kooperierten. Normalerweise werden Menschen in ihre Herkunftsländer abgeschoben, nicht an ihren früheren Wohnort. Warum also sollten sie mich hierher zurückschicken? Die Antwort kam vor kurzem über einen Freund in einem europäischen Land, der seinerseits einen Freund in den höchsten Rängen der US-Regierung hat. Er sagte mir, dass staatsgefährdende Elemente in den USA heimlich beschlossen hätten, diesen deutschen Staatsangehörigen aus dem Land zu schaffen, in ein anderes Land, wo sie mit ihm ein Hühnchen zu rupfen hätten. Mein Freund erwähnte auch, was es vor allem war, das die jetzigen US-Machthaber erboste und was ich natürlich immer schon geargwöhnt hatte, wovon wir aber gern die Bestätigung haben wollten. Ich will Sie nicht damit langweilen, was innerhalb der Anhörungen gesagt wurde, da in etwa einer Woche das Protokoll zweifellos im Internet sein wird und sie weit detaillierter, als ich es je könnte, aufklären wird. Ich will nicht meine kostbaren Bleistifte an einem Thema verschwenden, das mich zutiefst langweilt und anekelt. Brief an einen Unterstützer. Die globale Szene verändert sich sichtbar zu unseren Gunsten. Lass dich von dem amerikanischen Plünderungsausflügen und leichten Siegen in Panama, Haiti, Afghanistan und nun Irak nicht irreführen, Robert. Es gibt Ebbe und Flut in den Dingen der Menschen und großsprecherische, machttrunkene Neokons sind nicht immun vor den Lehren und Fallgruben der Geschichte. Niemand ist das. Ich habe mit weit geöffneten Augen in Amerika gelebt und bin viel dort gereist. Ich habe die wimmelnden Massen von New York, Los Angeles und Chicago gesehen. Ich habe das Menschenmaterial, die Männer und ihre Maschinen, aus nächster Nähe studiert. Und es schaudert mich, wenn ich über die Zukunft von Amerikas nicht existierender industrieller Basis nachdenke, die völlig in die Menschenausbeutungsbetriebe Chinas, Indiens, Koreas und 1000 anderer Orte exportiert worden ist. Ich habe die fettleibige, ungesunde, denkunfähige, schlaffe Bevölkerung selbst im ländlichen Amerika gesehen, ihr zum Tod führendes Essen ohne Nährwert, das sie von immer protzigeren Plastikbechern und Tellern verschlingen. Ich habe die Wartezimmer von Ärzten und die Intensivabteilung von Kinderkrankenhäusern gesehen. 3-jährige Kinder mit Krebs, eine Epidemie von kindlichem Diabetes, fast jedes Kind mit mangelhaftem Sehvermögen, mit Asthma, Lernschwächen. So überdreht, so verhaltensgestört, dass sie sich nicht einmal ein paar Minuten lang konzentrieren können. Kein großes, bestimmt kein dauerhaftes Reich kann mit solchem Material geschaffen, noch viel weniger längere Zeit zusammengehalten werden. Keines. Es ist nicht möglich. Es ist eine vorauszusehende Schlussfolgerung, dass diese pilzartige Kultur in sich zusammenfallen, implodieren wird, von innen her zusammenbrechen beim leichtesten Rückschlag während einer ihrer auf schlechtem Rat hin unternommenen Raubfeldzüge in Übersee. Der Kampf geht um Ressourcen, Öl, Wasser, Nahrung. Ich habe die Campesinos auf und ab im Imperial Valley in Kalifornien beobachtet, gebückt arbeitend, wo sie 60% des Obstes und des Gemüses produzieren, was wir essen, künstlich gedüngt, der Wasserspiegel vielerorts 6 bis 10 Meter abgesunken. Wie lange, meinst du, werden 12 Milliarden Chinesen untätig zusehen, sind erst einmal all diese Fabriken mit amerikanischem Know-how und amerikanischem Geld gebaut, haben erst einmal die Konzerne die Lebenskraft aus Amerikas noch produzierendem Herzland herausgesogen und die Mexikaner sich ernsthaft aufgemacht, in Amerikas Südwesten einzuziehen. Wie lange wird es in Los Angeles oder San Francisco dauern, mit demokratischen Wahlen in der Gegenwart, durch die Demografie in einer künftigen Generation, bis halb Amerika mexikanisch bestimmt sein wird. Der Verfall des modernen Roms ist überall. Die Schrift ist an der Wand. Ich erinnere mich an eine Anschlagtafel 1970 in Montana. Amerika, tue Buße oder geh unter. Ich habe das nie vergessen.